Liebe Freunde, himmlische Erscheinungen und kosmischer Phänomene, für einen Astronomen ist das Leben nicht leicht. Und insbesondere dann nicht, wenn er erklären soll, wie er es eigentlich aushält, sich mit diesen riesigen Dimensionen zu beschäftigen. Die klassische Frage, du bist Astronom und so weiter, ist ja dann schnell geklärt und was machst du tagsüber, ist dann auch geklärt und die schwarzen Löcher sind erledigt, die UFOs und der Big Bang. Und irgendwann kommt garantiert die Frage, das hält doch eigentlich gar kein Mensch aus. Du redest dir pausenlos über Lichtjahre und Millionen von Lichtjahren und Milliarden von Sternen. Wie groß ist das Universum eigentlich? Und wieso ist es denn nicht unendlich groß? Und deswegen will ich heute mal ein bisschen was darüber erzählen, wie groß das Universum ist, was wir sehen können. Die Frage soll also heißen, wie groß ist unser Universum? Nun, um das zu erfahren, müssen wir natürlich wissen, welche Entfernungen zu den anderen Himmelskörpern existieren. Wie weit ist denn nun die Sonne weg? Wie weit ist der nächste Stern weg? Wie groß ist die Milchstraße? Wie weit sind die nächsten Galaxien weg? Und gibt es noch andere Galaxien, die noch viel weiter weg sind? Gibt es Galaxienhaufen und so weiter? Tja, die Entfernung zur Sonne lässt sich noch ziemlich leicht messen. Man nimmt einfach eine Radarmessung heutzutage zu einem der Planeten, zu einem der inneren Planeten. Das macht man zweimal, dann hat man ein Dreieck und dann weiß man auch, wie weit man von der Sonne entfernt ist. Die Erde ist bis zur Sonne 150 Millionen Kilometer. Das sind 8 Lichtminuten. Das heißt, das Licht braucht von uns bis zur Sonne, beziehungsweise von der Sonne zu uns 8 Minuten. Bis zum Mond sind es übrigens 400.000 Kilometer, das ist ein bisschen mehr als eine Lichtsekunde. Und falls Sie sich noch daran erinnern, die amerikanischen Astronauten brauchten fast eine Woche, um zum Mond zu kommen. Wenn sie bis zur Sonne fliegen wollten, dann bräuchten sie deutlich länger, ungefähr 2 Jahre. Bis zum Mars, der nicht sehr viel weiter weg ist von der Sonne als die Erde, nur ungefähr einen Faktor 2 mehr, bräuchte man auch 2 Jahre. Der Jupiter ist schon 40 Lichtminuten weit entfernt und der Rand unseres Sonnensystems, das sind schon einige Lichtstunden. Das heißt, eine Stunde mal genommen mit der Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und das ist sozusagen unser kosmisches Haus. Wir sind noch gar nicht rausgekommen. Bis zum nächsten Stern, Alpha Centauri, sind es 3 Lichtjahre. Das heißt, das Licht von diesem Stern bis zu uns brauchte 3 Jahre. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden heute versuchen, mit den Raketentriebwerken, die wir haben, die es uns also ermöglichen, aus dem Schwerefeld der Erde rauszukommen, mit diesen berühmten 11 Kilometer pro Sekunde, denn sonst wären die Astronauten ja gar nicht bis zum Mond gekommen, wir würden versuchen, mit einer solchen Rakete bis zu Alpha Centauri zu fliegen. Das kann man leicht ausrechnen, das würde 77.000 Jahre dauern, um nur bis zum nächsten Stern zu kommen. Das ist also dann sozusagen die Matte direkt vor unserer Haustür. Das Zentrum der Milchstraße, die Milchstraße ist eine große Scheibe und in diesem Zentrum selber steckt ein schwarzes Loch, vermutlich, das Zentrum der Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre von uns entfernt. Wenn wir also in das Zentrum der Milchstraße hineinschauen könnten, das können wir nicht, weil die Sicht ist uns verdeckt durch riesige Dunkelwolken, dann würden wir Licht empfangen, was vor 100.000 Jahren losgeschickt wurde. Das ist, ich will mal sagen, der erste Randstein vor unserer Tür. Also, bis zur Sonne sind es 8 Lichtminuten, bis zum nächsten Stern sind es 3 Lichtjahre, und bis zum Mittelpunkt unserer Milchstraße sind es 100.000 Lichtjahre. Das ist die Entfernung, die direkt so um uns rum ist. Die Ausdehnung der Milchstraße selber ist auch ungefähr 100.000 Lichtjahre. Das heißt, die Sonne steht am Rand dieser Scheibe. Und die Ausdehnung der Milchstraße selber sind ungefähr 100.000 Lichtjahre. Also das Licht muss 100.000 Jahre laufen, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Unsere Milchstraße, ungefähr so eine Scheibe, hat einen Begleiter. Mindestens einen, eher 2, die Magellanische Wolke. Es gibt eine große und eine kleine, sind die Magellanischen Wolken. Und dieser Abstand von hier nach hier sind 165.000 Lichtjahre. Gibt es eine interessante Geschichte zu erzählen. 1987 hatte ein kanadischer Astronom Beobachtungszeit in Südamerika und, wie es bei Rauchern so ist, wollte abends noch eine Zigarette rauchen und sah außerhalb des Teleskopdoms, denn in den Teleskopdömen, wo diese großen Fernrohre drin sind, ist das Rauchen natürlich nicht erlaubt, sah er auf einmal außerhalb, er stand also vor dem Teleskopdom, rauchte seine Zigarette, sah er einen Stern am Himmel, der vorher nicht da war. Dieser Stern war so hell, dass er gedacht hatte, es kommt ein Flugzeug auf ihn zu. War es aber nicht. Was dieser Mann sah, war die Explosion eines Sterns in der Magellanschen Wolke. Wir sprechen von einer Supernova, einem unglaublich hellen Stern, der für ganz kurze Zeit seine Leuchtkraft ver-x-facht, verhundertfacht, der viel heller ist als alles andere und der sogar am Tag auf der Südhalbkugel der Erde, weil die Magellanische Wolke ist nur vom Süden aus zu sehen, auf der Südhalbkugel zu sehen war. Dieser Mann hat es also praktisch genau das Zünden eines Sterns gesehen, der vor 165.000 Jahren explodiert ist. Nun, das sind unsere direkten Begleiter, die Magellanschen Wolken. Die nächste Galaxie, Andromeda, ist noch viel weiter weg. Andromeda ist auch eine riesengroße Scheibe und Andromeda ist schon 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das ist also schon eine ganze Ecke weit weg. Und nach Andromeda wird sich schon kaum noch ein normales Raumschiff verflüchtigen können, denn man muss wirklich durch nichts fliegen, um nach Andromeda zu kommen, denn zwischen den Galaxien ist überhaupt nichts. Das ist aber nicht alles. Wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, wir sind also gerade den ersten Schritt aus dem kosmischen Haus herausgetreten sozusagen, sind gerade mal an die Gartentür gekommen. Von einer Stadt kann auch gar nicht die Rede sein. Wir müssten jetzt erstmal die Straße überqueren, denn wir sind in einer Gruppe. Die Milchstraße ist eine der beiden großen Galaxien in der lokalen Gruppe. In der lokalen Gruppe gibt es also noch mehrere Galaxien und diese lokale Gruppe hat eine Ausdehnung von ungefähr 40 bis 50 Millionen Lichtjahren. Das kann ich jetzt an der Tafel schon gar nicht mehr malen. Die lokale Gruppe wäre sozusagen einmal über die Straße gegangen, wir versuchen jetzt mal in den Park zu kommen, in den Stadtpark. Die lokale Gruppe ist eine kleine Gruppe, besteht aus 20, vielleicht 30 Galaxien. Und hat eine Ausdehnung von 50 oder 100 Millionen, sagen wir mal im Groben, einige Millionen Lichtjahren. Das reicht. Und diese lokale Gruppe bewegt sich auf einen Galaxienhaufen zu, den sogenannten Virgo-Haufen, der wiederum einige zig Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist und der aus vielen hundert Galaxien besteht. Und dieser Virgo-Haufen hat eine Ausdehnung von einigen zig Millionen Lichtjahren. Aber der Virgo-Haufen ist nur der Stadtpark. Jetzt gehen wir noch weiter raus, jetzt wollen wir die ganze Stadt besuchen. Wir kommen auf einen Superhaufen. Ein Superhaufen ist eine Aneinanderreihung von Galaxienhaufen, also von vielen Millionen Galaxien. Und die Ausdehnung dieser Haufen ist natürlich noch viel größer. Und die Superhaufen bilden eine Wabenstruktur im Universum. Wenn wir also durch das Universum durchschauen mit unseren Teleskopen, dann sehen wir nicht überall gleichmäßig Galaxien verteilt, sondern Galaxien sind in Gruppen, eben in lokalen Gruppen oder in Haufen, oder in Superhaufen und danach ist Schluss. Diese Superhaufen haben eine Ausdehnung von einigen zig Millionen Lichtjahren und zwischen den Superhaufen gibt es große Leerräume, in denen nichts mehr ist. Es gibt viele Kollegen auf der Welt, die versuchen herauszukriegen, was ist in den Leerräumen drin, versuchen mit Teleskopen genau nachzuforschen, ob nun überhaupt irgendwelche Galaxien da sind und nichts. Das Universum scheint auf diesen großen räumlichen Skalen von mehreren hundert Millionen Lichtjahren eine Wabenstruktur zu haben. Aber selbst die Superhaufen haben eine Bewegungsrichtung. Die Astronomen sprechen vom großen Attraktor. Man sieht, dass einige dieser Haufen und Superhaufen sich auf einen Punkt zubewegen, wo man aber nicht erkennen kann, was nun eigentlich die anziehende Masse ist, die da eine Rolle spielt. Und da reden wir wirklich über die größten räumlichen Skalen, die wir im Universum überhaupt sehen können, nämlich einige hundert Millionen Lichtjahre. Das ist die Skala, von der wir reden. Und in der Tat wird es selbst mir als Astronom, jetzt wo ich gerade darüber spreche, eigentlich schon fast wieder schwindelig im Kopf. Denn das sind natürlich Längsskalen, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Es nutzt auch überhaupt nichts, diesen berühmten Kirschkernvergleich. Wenn meine Sonne so groß ist wie ein Kirschkern, dann ist der nächste Stern irgendwo bei Karlsruhe oder bei Basel oder sowas. Das bringt nichts. Es ist eigentlich völlig unvorstellbar, wie groß das Universum ist. Aber warum ist es denn nicht unendlich groß, werde ich immer gefragt. Es könnte doch schon immer da gewesen sein und damit hätte sich die Frage nach der wirklichen Größe des Universums ganz schnell erledigt. Hier gibt es eine ganz elementare Beobachtung, die uns klar macht, dass das Universum gar nicht unendlich groß sein kann. die Nacht. Die Nacht ist dunkel. Wäre die Nacht, die Nacht sollte in einem unendlich großen Universum nicht dunkel sein, denn in einem unendlich großen Universum gibt es unendlich viele Sterne. Obwohl das Licht des Sterns natürlich abfällt, je weiter von uns entfernt ist, und zwar quadratisch mit dem Abstand, das heißt, wenn der Stern 10-mal weiter weg ist, ist er 100-mal schwächer, so wäre in einem unendlich großen Universum, gäbe es unendlich viele Sterne und unsere Nacht wäre taghell. Das ist das sogenannte Olbersche Paradoxon, was von einem Lehrer 1826 entdeckt wurde und er hat sich gefragt, wie kann denn das sein, wenn das Universum unendlich groß sein soll? Damals wusste man natürlich nichts von Big Bang, also von der Entwicklung eines Universums aus einem Punkt heraus und der ganzen zeitlichen Entwicklung, die dahinter steckt. Wie kann es denn sein, dass ein unendlich großes Universum überhaupt eine dunkle Nacht auf unserem Planeten produziert? Und er versuchte also sich zu überlegen, gut, da müssen Dunkelwolken da sein. Also einem ganz bestimmten Abstand von uns sollten riesige Dunkelwolken sein, die uns von dem allgemeinen Universum sozusagen sichtbar abschotten, sodass unsere Nacht dunkel sei. Und er sagte aber, auf jedem anderen Planeten, die nicht von diesen Dunkelwolken abgedeckt wären, wäre die Nacht hell. Heute wissen wir, dass diese Dunkelwolken von Olbers nicht existieren. Es gibt zwar Wolken in den Galaxien, aber es gibt nicht solche riesigen Dunkelwolken, die uns von dem ganzen Licht eines unendlichen Universums wirklich, wirklich isolieren könnten. Wir wissen deshalb, dass das Universum eine gewisse endliche Länge haben muss. Auf der anderen Seite aber ist das Universum auch unendlich. Denn es stellt sich natürlich die Frage nach dem, was draußen ist. Und diese Frage ist eigentlich sinnlos. Denn das Universum ist alles, was da ist. Und das Universum wird, so wie wir das heute verstehen in der Astronomie, auf ein Alter geschätzt von ungefähr 15 Milliarden Jahren. Das heißt, seine maximale Ausdehnung werden 15 Milliarden oder vielleicht 1000 Milliarden Lichtjahre sein, letzten Endes. Es hängt aber von Prozessen ab, die sich im ganz frühen Universum abgespielt haben. Wir haben es also mit einem Universum zu tun, was unglaublich groß ist, was jeden Tag, mit jedem neuen Tag vergrößert sich unser Horizont. Wir können immer tiefer und tiefer schauen, weil es eben wie, als wenn ein Schiff am Horizont erscheint, sehen wir jeden Tag einfach einen Lichttag mehr. Das ist die Länge, die das Licht in einem Tag zurücklegt. Wir können also immer weiter und weiter in die Vergangenheit zurückschauen, denn das, was wir sehen am Himmel, ist immer das, was bereits geschehen ist. Wir sehen nie das, was jetzt gerade geschieht, weil die Informationen über diese riesigen Längenskalen einfach nicht schlagartig zu uns kommen, sondern es braucht eine Weile. Selbst wenn die Sonne ausginge, dann würden wir das erst nach 8 Minuten erfahren. Wir haben es mit einem Universum zu tun, in dem Strukturen sich aufgebaut haben aufgrund der Schwerkraft, sowohl von leuchtender Materie, die wir sehen können, als auch von riesigen Mengen dunkler Materie, die neunmal mehr an Masse, mindestens neunmal mehr an Masse darstellen, als die Masse, die wir tatsächlich sehen können. Und so sind wir in einem Universum beheimatet, das scheinbar riesengroß ist, das aber alle Möglichkeiten produziert hat, um auf einem Planeten, wenigstens auf einem Planeten, Leben zu machen. Am Ende von einer solchen Unterhaltung, um wieder am Anfang zurückzukommen, steht dann meistens ungläubiges Staunen. Wie die Astronomen das eigentlich aushalten in ihren Instituten, mit solchen riesigen Zahlen umzugehen. Ich muss Ihnen sagen, es ist eigentlich nur eine Frage der Routine. Wenn Sie häufig genug mit solchen riesengroßen Zahlen arbeiten, dann verlieren Sie ganz, ganz schnell an Zauberei. Die Zahlen werden eigentlich so gebraucht, wie wenn jemand Schrauben sammelt oder Briefmarken sammelt. Es verliert einfach an Menge. Und die großen Zahlen sind nicht das Entscheidende. Entscheidend ist das, dass wir jedes Mal, wenn wir abends in den Himmel schauen, sehen, dass dieses Universum ein endliches Universum ist. Und es wird für die Astronomie eine große Herausforderung sein, wirklich bis an den Rand ihrer Möglichkeiten zu kommen und damit bis an den Rand des sichtbaren Universums zu kommen. Doch davon mehr das nächste Mal.